Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Sie auf einen Kulturspaziergang durch das Rheingau Musikfestival einladen. Es geht um einen Rückblick in das Jahr 2023 und eine Vorschau in den Sommer 2024, wenn am 22. Juni das neue Musikfestival beginnt. Wiesbaden im Dezember im Schnee. Ungewöhnlich, wenn in Oberammergau um diese Jahreszeit diese weiße Pracht sogar künstlich hergestellt wird. Aber die Landschaft ist bildschön, ganz in Weiß, und der Glühwein oder vielleicht ebenso anregend ein Glas Sekt vor dem Kurhaus ist an den Ständen mit der neuen Eisbahn vor dem Kurhaus, angeblich Deutschlands größter, besonders gut und schmeckt zur Käseplatte oder Thüringer Bratwurst sehr, sehr gut. Im Museum Wiesbaden, leider noch immer nicht im Museum Ernst, das im Sommer 2024 endlich eröffnet werden soll, sind neue Herbst- und Winterausstellungen. Gemischtes Doppel, die Molls und die Purmanns. Diese Ausstellung geht noch bis zum 24.02.24. Die Werke von 4 Malern, 2 Paaren, die in Paris ein nach Matisse benanntes Atelier betrieben und bis ins frühe 20. Jahrhundert sich mit den Kunstbewegungen in Paris und der Avantgarde auseinandersetzten. Zudem Zeitfenster. Bildhauer Stefan Balkenhol trifft alte Meister. Eine interessante Gegenüberstellung neuer Holzskulpturen dieses Künstlers mit der Sammlung des 19. Jahrhunderts im Museum Wiesbaden galt es im Winter 2023/24 anzuschauen. Aber auch der Dialog zwischen der schönen Sammlung des 19. Jahrhunderts und diesen grob gehauenen Holzfiguren, diese Ausstellung geht, wie gesagt, bis zum 2.6.24, klein und auch mal sehr groß dieses Bildhauers, schickten den Betrachter im Katapult durch 2 Jahrhunderte immer hin und her. Mehrere Filme im hörsaalartigen Vorführraum des Museums Wiesbaden führten in die Arbeit dieses Bildhauers Stefan Balkenhol ein. Entlang der Rue, der ehemaligen Haupt- und Prachtstraße, der nach dem deutschen Kaiser benannten Wilhelmstraße, kommt man vorbei am Nassauischen Kunstverein und am schönen Kurpark mit den zugewanderten Nilgänsen, die ja eigentlich Enten sind. Im Hintergrund schnattern die grünen Sittiche in diesem Nizza des Nordens, der hessischen Landeshauptstadt am Rhein. Auch sie sind zugereist und besonders im Biebricher Park heimisch geworden. Denn nach ihrer Flucht aus einer exotischen Vogelschau vor vielen Jahren in der alten Rhein-Main-Halle haben sie ihr zweites Zuhause im Biebricher Stadtpark und auch zu Hause in der Stadt Wiesbaden in der Innenstadt gefunden. Und nun sitzen Hunderte ihrer Nachkommen ganz in Grün weiterhin in den Bäumen, wie im Sommer ein sehr verwunderter David Garrett bei seinem Konzert im Kurpark feststellen konnte. Aber die Innenstadt liegt nicht direkt am Fluss. Sie ist im Zentrum voller prächtiger Gebäude des Historismus und der Kurhaus, Staatstheater und Kolonnadenkomplexe, wo der Anlaufpunkt einer Schar von Theaterliebhabern immer ist. Zur Weihnachtszeit steht in der Eingangshalle des Kurhauses ein hoher festlicher roter Baum aus lauter Christsternen bestehend, unter dem sich alle fotografieren lassen wollen. Hat man seine Karten abgeholt und ist vorbei an der Garderobe und beginnt den Abend mit einem Glas heimischen Sekts, steht dem Genuss von Musik, Tanz oder einer Dichterlesung nichts mehr im Wege. Wenn man im herrlichen historischen Tirschsaal des größten Saales des Wiesbadener Kurhauses sitzt, umgeben von gold- und pastellfarbenen Wanddekorationen, lateinischen Worten, die sich entlang der Friese um den Saal ziehen, konnte man oder kann man sich erfreuen, in dieser Vorweihnachtszeit 2023 auf die Stimmen aus Leipzig in diesem Falle, der Thomaner Chor und das Gewandhausorchester waren zu Besuch. Man lauschte im ausverkauften Saal den schönen Stimmen dieses Leipziger Chores, des so bekannten Weihnachtsoratoriums BWV 248 Teil 1 bis 3 und der Kantate »Christen ächzet diesen Tag« und »Sie werden aus Saba alle kommen«. In diesem herrlichen Saal mit seiner hinter dem golden, reich verzierten filigranen Fenstern verborgenen Orgel kann man sich gut in die Atmosphäre versetzen, die bei der Bachschen Messe in den Kathedralen der Welt herrscht. Ich erlebte diesen Chor nicht etwa in Leipzig, damals von Rotary International dorthin eingeladen, sondern in der St. Thomas-Kathedrale in New York City, wo ich durch Zufall hinfand und nach dem Konzert den damaligen Leiter, unsere Sendung im Archiv, interviewen konnte. Da ging es um ein Jubiläumsjahr. Inzwischen gibt es einen neuen musikalischen Leiter natürlich, Andreas Reitze. Und die Stimmen seines Chors klingen wie stets wunderbar. Die Knaben und jungen Männer sangen im Dezember 2023 mit Solisten Sopran Joanne Lunn, Alt Silke Geng, Tenor Mauro Peter und Bass Lisandro Abadi unter dem Titel Weltberühmte Traditionsensembles Bachs Weihnachtsoratorium, begleitet von Bachs prächtiger Barockmusik, im Winter, wie gesagt, im Rahmen des Rheingau Musikfestivals in diesem herrlichen Saal in Wiesbadens Kurhaus. Bach gehört einfach in Kirchen und auf Konzertbühnen in der vorweihnachtlichen Festtagszeit. Die Stimmen folgten den lateinischen Worten mit Präzision und Klarheit, Stimmen vom Sopran bis Bariton, von den Jüngsten bis zu den Älteren der Chormitglieder. Es war Bach aus allererster Hand, die dieser Chor einem ausverkauften Saal darbot. Und obwohl es die obligaten Weihnachtslieder nur auf dem reichhaltigen Verkaufstisch im Foyer gab, man kann sie auch über www.rondo.de bestellen, stimmte das festliche Programm seine Zuhörer gleichwohl mit dieser Bachmusik auf die Weihnachtszeit ein. Auch beim Nachhören sind wieder die Bilder dieses Abends im verschneiten Dezember in Wiesbaden mir sehr gegenwärtig. Es ist die Zeit der Kinder und der Lebkuchen. Im Hessischen Staatstheater gegenüber gibt es weiterhin Humperdings, Hänsel und Gretel mit dem fantastischen erdachten Unterbühnenbild, das ein ganzes rotes Küchenimperium unter dem kleinen Knusperhäuschen mitten im Wald erscheinen lässt. Und so passte auch die Lesung der Geschichten von Pippi Langstrumpf-Autorin Astrid Lindgren ebenso im gut besuchten großen Tirschsaal des Kurhauses im Rahmen des weit gefächerten Rheingau Musikfestivals an einem Sonntagnachmittag im beginnenden Dezember als Programm für die ganze Familie bestens in diese Jahreszeit. Schauspielerin Marie Bäumer las in einem großen, bühnenwirksamen Buch aus den Geschichten der schwedischen Kinderbuchautorin. Sie entführte dabei ihr Publikum nach Schweden, wo es Wichtel und Trolls gibt, die gerade an diesem Jahr, in diesem Jahr 2023, zu Weihnachten ganz besonders beliebt waren. Die Wichtel und die Kobolde. Was da alles durch die unsichtbaren kleinen Kerle passieren konnte, wurde allgemein sogar in der Stadt auf dem Weihnachtsmarkt kundgetan. Und die Schauspielerin nahm alle mit in diese wunderbare winterweiße Welt im Norden. Gemütlich nahm sie in einem Sessel Platz, gleich einer Großmutter oder Mutter am Kamin mit ihrem großen Lindgren-Buch und einem warmen Getränk. Dies konnte man selber später an der Winter-Eisbahn vor dem Theater mit seinen Essens- und Getränkeständen durch die Veranstaltung angeregt mit Kinderpunsch und Glühwein nachvollziehen. Bekannt durch zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, fragte Frau Bäumer besonders die Kinder, ob sie die von ihr vorgetragenen Geschichten nicht auch bereits kannten. Da kamen viele begeisterte Ja's, natürlich Meldungen von den Kleinen und deren erwachsenen Begleitern aus dem Publikum. Die Schauspielerin, die an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater studiert hatte, hatte in der Clownschule Skuola Dimitri ihre Karriere einst begonnen. Man kennt sie aus deutschen Kinofilmen wie Männerpension und Der Schuh des Manitou und in der Rolle der Romy Schneider, Drei Tage in Quiberon, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht. Bäumer ist auf der Bühne in großen Rollen wie zum Beispiel die Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen aufgetreten. Nun hatte sie, die Workshop-erfahrene Schauspielerin, einen ganzen Saal voller Eltern und Kinder, die ihr mehrere Stunden lang andächtig zuhörten. Zu den Geschichten gab es auch Musik. Ein Zwischenprogramm mit schwedischen Winterweisen von A Cappella Sextett Voice Maid vor wechselnd buntem Bühnenhintergrund vorgetragen. An diesem Nachmittag ging es nach Smaland, in die Welt der Lindgren-Figuren Michael, Perdita und natürlich in die der superstarken Pippi Langstrumpf. Draußen Winter, Schnee und Kälte boten dieses Jahr die beste Kulisse für die geschilderten heimeligen Weihnachtsabende. Die vor 116 Jahren geborene Schriftstellerin begeistert heute noch die Kinder und Erwachsenen, vor allem in diesem Saal. Das Licht deutet auf Winternachmittag hin, Bäumer macht gekonnt die Stimme des kleinen Pele nach, Pele zieht aus, ist eine von Lindgrens wunderbar erzählten Geschichten eines kleinen Jungen, der sich von Papa falsch verstanden fühlt und beschließt sein Weihnachten ganz alleine im Garten in dem kleinen Häuschen da mit dem Herzchen in der Tür, das er Herzhausen nennt, zu verbringen. Fern der gemütlichen guten Stube, nur um Mama und Papa einmal zu beweisen, dass sie ihn doch sehr vermissen würden. Diese Erzählung hat weiterhin viel Wahres, ist für Groß und Klein nachvollziehbar, dass alle hier berührt waren. Und wer Lindgren nur mit Pippi Langstrumpf verbindet, konnte nun eine ganze Reihe von weiteren Geschichten kennenlernen. Bäumer las Auszüge aus Geschichten um Lindgrens bekannte und beliebte Figur, Pippi natürlich, und sie mit ihren roten Zöpfen gehörte auch weiterhin, auch im digitalen Kinderzimmer, zum festen Leserepertoire. Bäumer machte auch diese Figur, wie alle Figuren, charmant zum Leben, brachte sie zum Leben, alles von ihrem Sessel auf der Bühne im gut gefüllten Tirschsaal aus. Der sechsstimmige A Cappella Chor Voice Maid aus Leipzig, deren Mitglieder Lilli Hein, Johanna Jäger, Stina Raufer, Johann Jakob Winter, Friedemann Meinhardt und Vincent Berger den Saal mit internationalem Liedgut füllten, konnten diese auf Schwedisch sehr gut singen. Mit ihren Liedern konnte man besser in die Welt der Lindgren und in die schwedische Winterzeit hineinträumen. Dass in Wiesbaden die Winterzeit mit festlichen Veranstaltungen, Konzerten, Theater und Opern über die ganze Stadt verteilt einlädt, unterstreicht das Flair dieser schon vor 100 Jahren prachtvollen Kurstadt mit ihren vielen heilenden und anregenden Quellen, mit ihrer Gründerzeitbebauung, mit hübschen Geschäften, Restaurants und Cafés. Um diese Jahreszeit, die Winterzeit, kommt bis zum 24. Dezember noch der Sternschnuppen-Weihnachtsmarkt hinzu und seit 2023 vor dem Kurhaus direkt diese riesige Eislaufbahn mit umliegenden Essständen und einem beheizten Champagnerzelt der Kurhausrestauration in der dazwischenliegenden Rasenfläche, wo die Eisfläche ist, kann man dann auch noch Eislaufen oder Curling üben. Dem sogenannten Bowling Green, wie das im Sommer heißt, denn da ist es ja grün, green nämlich. Kurz vor Weihnachten kam die Hornistin und Fokuskünstlerin des Rheingau Musikfestivals 2023, Sarah Willis, zu ihrem siebten und letzten Konzert der 2023-Saison ins Wiesbadener Kurhaus. Sie brachte unter dem Titel »O Tannenbrass« ihre Berliner Blechbläser, denn sie gehört, wie sie, zur Berliner Philharmoniker-Gruppe mit, moderierte charmant und spielte mit ihnen Stücke von Byrd, The Earl of Oxford's March von Elgar Howard arrangiert, Thielmann Susatos Suite für Brass Ensemble von John Iveson arrangiert, Musik aus John Dowlands Second Book of Songs of Airs or Airs, von Olaf Ott arrangiert und eine Suite aus Händels Werken, zusammengestellt von Martin Wagemann, arrangiert. Im zweiten Teil ihres Programmes gab es dann Weihnachtliches, Musik aus der Heimat der britisch-amerikanischen Hornistin sowie den Ländern ihrer internationalen Kollegen, einem Dänen, einem Ungarn und einem Franzosen, und zum Abschluss Fröhliches von allen im Jazzstil aus der weihnachtlichen Musikkiste sozusagen, von Nussknacker bis We Wish You a Merry Christmas. Man kann Sarah Willis als eine der Moderatoren des 2023 Festes, Rheingau Musikfestes nämlich, im Arte-Film sehen. Es gibt nämlich einen Arte-Film zu diesem Rheingau Musikfestival seit dem Sommer 2023 dann gedreht, und man kann ihn in der Mediathek finden, wo sie nicht nur das Festival selbst, sondern auch die schöne Umgebung und die Geschichte und Geschichten dieser Umgebung mit den Klöstern, mit den Schlössern und natürlich mit der Stadt Wiesbaden alles den Leuten erklären wird in diesem Film und ihnen natürlich auch, wenn sie sich den anschauen. Ihre Künstlerkollegen kommen auch darin vor, zum Beispiel der Kanadier Bruce Liu, und Auszüge aus den Konzerten des Rheingau Musikfestivals werden darin vorgestellt. Einige der Konzerte kann man ihren Einzelmitschnitten zufolge in Sendungen, in Einzelsendungen auch auf Arte nochmals hören. Sie machen Lust auf das Rheingau Musikfestival 2024, das gleich mit zwei Eröffnungskonzerten aufwartet, eins am 22. Juni in dem Fokuskünstler Christian Tetzlaff mit Dvořáks Violinkonzert A-Moll Opus 53 zusammen mit dem Hessischen Rundfunksymphonieorchester im Kloster Eberbach beginnt, und am 23. Juni im Kurhaus Wiesbaden Fokuskünstler Bruce Liu mit Beethovens fünftem Klavierkonzert, auch mit dem Hessischen Symphonieorchester, spielen werden. Karten gibt es bereits auf der Rheingau Musikfestival-Seite. Das Jahr 2024 bringt große Namen wie Jonas Kaufmann, Lang Lang und Ann-Sophie Mutter, sowie diesmal vier Fokuskünstler in die Wiesbadener Gegend, in die Rheingau Musikfestival-Saison. Der junge kanadische Pianist Bruce Liu, der Violinist Christian Tetzlaff, die erst 29-jährige russische Cellistin, Violinistin und Viola-Virtuosin Anastasia Kubikina, unter anderem mit Musik ihres Komponistenvaters und ihrer Stradivari-Violine, und die Saxophonistin Candy Dolfer werden alle mit mehreren Konzertauftritten dabei sein. Ausgezeichnet heißt eine neue Reihe, die preisgekrönte junge Talente präsentiert, und ein besonders auf Kinder und Jugendliche zugeschnittenes Programm ist ebenso im Programm. Das Festival geht vom 22. Juni bis zum 7. September und die 155 Konzerte finden wieder an 24 verschiedenen Spielstätten, in Klöstern, Schlössern, Weingütern des Rheingaus und im Wiesbadener Kurhaus statt. Den Bezug zu der hessischen Landeshauptstadt haben große Künstler durch Auftritte und sogar durch Heirat, wie zum Beispiel Lang Lang und Jonas Kaufmann, wie auch Ann-Sophie Mutter, die in Wiesbaden schon öfters aufgetreten ist. Und so kommen sie sicher gerne in die Heimatstadt ihrer Ehepartner. Und die Mission des Festivals, junge Künstler zu fördern, steht ebenso an oberster Stelle, wie die Absicht, alle Besucher der Konzerte mit schönen, dem Alltag entrückten Klassikkonzerten ein unvergessliches Musikfest zu bereiten. Das neue Jahr, nämlich 2024, feierte das Rheingau Musikfestival im Kurhaus am Neujahrstag mit einem nachmittäglichen festlichen Konzert mit der Violinsolistin Bomsori Kim und dem Hessischen Symphonieorchester unter der Leitung des energiegeladenen portugiesischen Gastmaestros Nuno Ciolo. Das Konzert mit seinem Programm, das der Dirigent als feurig ankündigte, bot Klänge aus Spanien, Italien und Frankreich. Feurige Leidenschaft aus dem sonnigen Süden genannt, brachte Musik von Sarasatas Zigeunerweisen bis zu Berlioz Carnaval Romain und Rossinis Tell-Ouvertüre, Wachsmanns Carmen-Fantasie und weitere Werke von Ravel, de Falla und Turina. Ein Programm, das dem Titel alle Ehre machte. Die Solistin Kim, die von Oper inspiriert sei, brachte ihre Violine zum Singen und bewies im ersten und zweiten Teil des Konzertes hierbei ihre Virtuosität auf der Bühne des Wiesbadener Kurhauses, des Tierschsaals, vor der Goldkulisse dieses Tierschsaals. Ein schöner, festlicher und bildschöner Beginn des Jahres 2024. Das Programm des Rheingau Musikfestivals 2023 ging mit einigen Konzerten bis in den Februar des Jahres 2024 zu Ende. Gleichzeitig war die Ankündigung des neuen 2024 Programms bereits ab Ende Februar Talk of the Town. Der Katalog des 2024-25 Festivals ist online, Karten ab sofort für die Konzerte zu bestellen, die am 22. Juni 2024 beginnen. Wir alle dürfen uns auf die neue Runde vieler interessanter Künstler und Konzerte von Weltklasse freuen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Susanne Nielsen und ich kann Ihnen nur sagen, es ist ein großer, großer Genuss in der Vergangenheit und hoffentlich auch für diesen Sommer wünsche ich Ihnen das Gleiche und vielleicht sehen wir uns dort. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und fahren Sie mal nach Wiesbaden, so oder so. Und das ist meine Heimatstadt, meine Stadt, in der ich geboren wurde und ich freue mich immer wieder auf ein Wiedersehen. Seien Sie nett zueinander, bleiben Sie gesund und wir wünschen Ihnen eine gute Woche, Produzent Bill Davidson und ich, und einen ganz, ganz tollen Erlebnistag, wenn immer Sie ein solches Konzert besuchen. Tschüss! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com.